Würdest du uns mal ein bisschen mitnehmen in deine frühe Vergangenheit? Du hast auch von deiner Mutter geredet, dass sie in der Frauenbewegung auch aktiv war und dass du das miterlebt hast, als junge Frau, als Kind vielleicht. Was für Bilder hast du daher mitgenommen? Was stärkt dich vielleicht daraus jetzt noch? Nimm uns mal ein bisschen mit nach Bolivien. Ja, gerne. Also meine Mutter, die war eine unglaublich starke Frau. Und sie hatte ein unglaubliches Herz auch. Also sie ist auch schon mal vorgekommen, dass ich immer mal mittags nach der Schule mit meinem Bruder am Tisch saß. Wir haben was gegessen, dann kam sie. Ich hatte gerade den Suppenteller serviert gehabt. Und dann kam sie herein und sagte, oh ja, die Suppe ist fertig, nahm sie meinen Teller und ging sie raus mit meinem Teller. Und ich hinterher, Mama, was machst du mit meinem Teller? Da hatte sie jemanden gesehen, so einen älteren Mann aus dem Land, der dann vor unserer Tür stand und er hatte gewartet, dass ein Laden öffnet. Und meine Mutter hat ihm meinen Suppenteller gegeben. Also so war sie. Sie war sehr spontan und sie sagte, ja, du kannst dich nochmal servieren, kein Problem. Und weil mein Opa auch aus dem Land kam. Ne? Aber sie hat es auch so gemacht. Also die waren eine Frau mit ganz viel Herzen. Für sie waren alles an der Oberfläche war für sie weniger wichtig. Sie hat viel gelacht, sie hat viel gesungen, sie hat viel getanzt. Aber sie hat auch als Leiterin der Büro der Frau und eine Zeit lang als in einem Büro für Frauen und Familien. Das wäre so wie das Jugendamt hier ähnlich wahrscheinlich, aber es war Frauen und Familien. Und da waren natürlich, da gab es wenig Geld dafür, Frauenrechte. Ne? Und ihre Annotationen hat sie immer dann auf dem Heft gehabt und sie hat die dann bei uns zu Hause unter Schluss gehabt. Ja, ich war 8, 9 Jahre alt, habe ich natürlich das geknackt und da habe ich mir die ganzen Geschichten vorgelesen. Und da habe ich mitbekommen und verstanden, warum meine Mutter so oft dann unterwegs war. Warum sie sich so sehr für Frauen engagiert hat. Sie wusste nicht, dass ich dann ihre Bücher, ihre Annotationen gelesen habe. Und später hat sie, sie war nicht unbedingt so künstlerisch begabt, leider. Aber sie hatte dann einen Kurs gemacht für Frauen, Gewalt gegen Frauen, auch dann über Projekte. Und es war total schwierig, die Frauen in den Kurs zu bekommen. Und irgendwann mal kam sie nach Hause und sie sagte, komm, hilf mir, du hast Kunstunterricht, hilf mir dann hier diese Stoff zu schneiden und daraus Blumen zu machen. Ich sagte, Mama, ich habe es nie gemacht. Und sagte, komm, ich habe hier eine Zeitschrift, wir machen zusammen. Ich sagte, wieso denn? Ja, ich fange morgen, so einen Kurs an für Frauen. Ich sagte, ja, willst du jetzt deine Frauenbewegung weglassen? Sie sagte, nein. Da hat sie sich so überlegt und gesagt, okay, ich bitte keine Kurse mehr für Frauen zum Selbstbewusstsein und Gleichstellung der Frauen, sondern Kochkurse, Malkurse und sowas. Und wenn sie gekocht hat, wenn sie mit den Frauen Kuchen gebacken hat, wenn sie Kunst gemacht hat, hat sie dann über Gewalt gesprochen, über Prävention, über Familienplanung. Dann war es klar, gerade die Frauen, die es notwendig hatten, da haben die Männer nicht erlaubt, dass sie zu diesen Kursen kamen. Aber wenn die Frauen gesagt haben, wir gehen jetzt lernen, wie man Kuchen backt oder wie man Brot backt. Ne? Ja, genau. Also sie hat sich dann was überlegt und da ist sie vorangekommen. Und da hat sie tatsächlich Frauen so aus dem Gewalt von deren Familien rausgebracht. Und dann der Nebeneffekt, was sie wahrscheinlich auch von vornherein nicht so geplant hat, war, dass sie dann ein Handwerk erlernt haben. Die konnten plötzlich Torten backen und verkaufen. Und das ist dann die Mutter, die ich hatte, die mich sehr, sehr inspiriert hat. Und, ja. Toll. Und indigene Frauen, spielten die eine Rolle in dieser... Ja. Zeit, kannst du dich erinnern? Oder? Also wir haben, ich habe letztens bei der Eröffnung der lateinamerikanischen Wochen gab es hier einen Vortrag über Frauen, die in dem Haushalt arbeiten in Lateinamerika, wo ein Beispiel in Bolivien, In Afrika und in Lateinamerika sind die meisten Frauen, die im Haushalt arbeiten. Das ist auch so in Bolivien. Und ich muss sagen, man muss nicht reich sein und jemanden im Haushalt haben, die dann mithilft. Warum? Und bei der Kritik muss man sich Gedanken machen, warum müssen die Frauen so arbeiten? Weil wir kein Recht auf Bildung hatten. Wir konnten uns weniger bilden. Das ist heutzutage noch in Bolivien. Und wir hatten dann in der Familie immer Leute, die dann auch mitgearbeitet haben. Mein Bruder selbst hat eine Frau geheiratet, die aus einer reinen Inka-Familie kommt. Also ja, natürlich, wir haben dann viel damit zu tun. Also das ist ein normales Wachsen. Das ist auch. Und deine Mutter in ihrer Arbeit, war das einfach, das war ganz normal integriert? Da waren eben auch Frauen aus den indigenen Communities oder war das eine spezielle Aufgabe für sie? Nein, das waren alles Mögliche. Also es gab alle mögliche Art von Frauen. Es waren also Frauen aus den etwas reicheren Schichten nicht, aber es waren sonst alle möglichen Frauen von der Stadt, aber auch in den Dorf. Also sie ist auch in den Dorf herausgegangen und sie hat dann, aber da war es, da gibt es keine Trennung, würde ich sagen, in den Gruppen, nein, gab es nicht. Oder keine Unterdrückung der Indigenen? Dass sie immer irgendwo am Ende landen. Ja, also Unterdrückung in der Form nicht so. Aber ja, also ich meine, was heißt dann indigen? Ich selber habe auch Inka-Vorfahren. Mhm. Wir sind so richtig gemischt. Also man kann es wirklich nicht sagen. Es gibt einige Frauen, die natürlich dann jetzt die Pollera noch tragen, andere nicht mehr. Mittlerweile ist in Bolivien auch alles, es gibt schon eine gewisse Klassismus, aber wenn ich dann mir überlege, was für Frauen zu den Kursen gegangen sind, dann waren Frauen, die gerade keine guten finanziellen Verhältnisse hatten. Aber da ist alles. In meinem Spanischunterricht haben wir über Indigenen, also in Lateinamerika geredet und da wurde auch oft über Pollera geredet und es würde mich richtig interessieren, wenn du weiter darauf das einbeziehst, dass du mir erklärst, wer genau das getragen hat und wieso das genau getragen wurde und was das Nutzen von dieser Pollera war. Sehr gerne, das ist eine wirklich gute Frage. Mehr Leute sollten sich Gedanken darüber machen und wir in Bolivien noch mehr. Also es ist so, als Spanier kam, lass uns dann auf die Gruppe der Inkas, ich nenne sie gern auch beim Namen Inkas, wir sind nicht Indios, wir sind Inkas, ne? Aber es gab auch andere Gruppen, das will ich nicht weglassen. Aber die Inka-Frauen, ein normal so wie ein langes Kleid getragen aus Wolle, übrigens total schön auch. Das war dann der normale Bekleidung und da haben die dann auch Trenzas oder die Haare so locker lang getragen. Als der Kolonialismus kam, kam auch die Religion, das heißt die katholische Kirche. Das war in den Zeiten, wo die Frauen dann ganz lange Kleider getragen haben, die Ärmel auch dann richtig zu, wo die Frauen dann den Hals auch schon so nicht zu sehen hatten und ein Hut war elegant. Und wir wurden christianisiert, obwohl wir auch unsere Naturreligion immer noch beibehalten. Aber durch die Religion kam das, diese Anpassung. Aber es kam nicht die Anpassung auf die normale Kleider, die spanische Frauen getragen haben. Das war natürlich nur für die Spanierinnen gedacht. Und deswegen haben dann die Frauen dann eine Pollera getragen. Also das hat der Einfluss auf unsere Kleidung gebracht. Und das waren natürlich die Inkas, also die dann wirklich als Inkas da waren. Dass sie angefangen haben, diese Kleidung zu tragen. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte. je nach Region haben wir verschiedene Polleras mittlerweile. Das ist wirklich eine postkolonialistische, also eine Konsequenz, die Pollera. Das ist nicht unsere normale Kleidung gewesen. Das kommt vom Kolonialismus. Da gab es eine Bestellung in La Paz von Hütte für spanische Frauen. Und die Hütte, die kamen, die waren komplett schlecht. Das war nicht das, was sie bestellt haben. Mhm. Und die Geschäftsleute, die das bestellt haben, haben es einfach billig unter dem Volk verkauft. Na, das waren eher ja, Reste. Und daraus ist dann der Hut der Frau aus La Paz entstanden. Und da, so hat sich das entwickelt. Und heute, es ist so, dass die Leute sich damit identifizieren. Aber ich glaube, ich sehe nicht auf das, was man ansieht, sondern auf das, was man im Herzen hat. Weil die bolivianische Frau, muss ich sagen, die ist sehr, die arbeitet immer hart. Die bolivianische Frau ist, von dem, was ich kenne, jemand, der auch politisch denkt, jemand, der handelt. Die meisten Frauen sind schon sehr stark. Aber das ist wirklich eine postkolonialistische Geschichte. So stolz wie unsere Frauen sind, das tragen zu können jetzt, ist eine postkolonialistische Geschichte. Da musst du mir ein bisschen mehr reflektieren und vielleicht zurückkommen auf unsere ursprüngliche Kleidung, das viel schöner war. Okay, auf diese wollene Kleidung der Inka-Frauen. Ja, da gibt es auch Regionen, wo man das trägt. Dann zum Beispiel da, in Sucre, Potosí, da gibt es La Mamalitas, heißen die. Und die tragen auch noch das, was man früher getragen hat. Das sind aus Wolle gemachte. Oder die Aguayos, die wir tragen, diese bunte, das gehört zu uns. Aber La Cholita mit dieser, und wir hatten auch noch diesen Poncho. Nein, der Poncho kommt tatsächlich aus unserer, aber da gibt es dann noch, das sind so wie Schals, die dann die Cholitas, das ist ein Teil, das kam auch ganz klar von dem Spanier, das ist eine postkolonialistische Geschichte, ja.